dadurch ganz deutlich, wir müssen den Verfassungsschutz stärken, damit wir die Extremisten kennen und dann Sicherheitsbehörden Störungen vermeiden können. Sicherheitswachen, Sicherheitsbeiräte, Blockwandmentalität oder Gestapo-Mentalität. Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten.